Reden Jeremias, des Sohnes Hilkias, der zu den Priestern gehörte, die in Anatot im Gebiete Benjamins wohnten, an welchen das Wort Jahwes erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahre seiner Regierung, und danach weiter erging in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Es erging aber das Wort Jahwes an mich also, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich ausersehen, und ehe du aus dem Mutterschoße hervorgingst, habe ich dich geweiht, zu einem Propheten der Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Jahwe. Ich verstehe ja nicht zu reden, denn ich bin noch zu jung. Jahwe aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin noch zu jung. Sondern zu allen, zu denen ich dich senden werde, sollst du gehen, und alles, was ich dir auftragen werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, dich zu erretten. Ist der Spruch Jahwes. Sodann streckte Jahwe seine Hand aus und berührte damit meinen Mund. Und Jahwe sprach zu mir, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund, siehe, ich bestelle dich heute für die Völker und für die Königreiche, auszurotten und zu zerstören, zu verderben und niederzureißen, zu bauen und zu pflanzen. Da erging das Wort Jahwes an mich also, was siehst du, Jeremia? Ich erwiderte, einen Mandelzweig sehe ich. Jahwe aber sprach zu mir, du hast recht gesehen. Ja, ich wache über meinem Wort, es war zu machen. Da erging das Wort Jahwes an mich zum zweiten Mal also, was siehst du? Ich erwiderte, einen siedenden Topf sehe ich, und zwar kehrt er uns seine Vorderseite von Norden her zu. Da sprach Jahwe zu mir, vom Norden her wird das Unheil zum Sieden gebracht über alle Bewohner des Landes, denn ich will alle Völkerschaften der nordischen Königreiche berufen, ist der Spruch Jahwes, dass sie kommen und ein jeder seinen Thron an den Eingang der Tore Jerusalems setze und wieder alle seine Mauern ringsum und wieder alle Städte Judas. Und so will ich sie zur Rechenschaft ziehen wegen aller ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert und vor den Machwerken ihrer Hände sich niedergeworfen haben. Du aber, gürte deine Lenden, mache dich auf und sage zu ihnen alles, was ich dir auftragen werde. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Mache doch ich dich heute zu einer festen Burg und einer eisernen Säule und einer Ehrenringmauer gegenüber dem ganzen Lande, den Königen Judas, seinen obersten Beamten, seinen Priestern und der Bevölkerung des Landes, und wenn sie wider dich kämpfen, so werden sie doch nichts über dich vermögen. Denn ich bin mit dir, ist der Spruch Jahwes, dich zu erretten.